Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 18. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Gott segne dieses Wort. Weit, hoch und tief. Was hat unser Apostel Paulus hier geschrieben in Epheser? Worum geht es hier? Es geht hier um Gottes Liebe, die weit, hoch und tief ist, sodass wir sie gar nicht messen können. Also in anderen Worten, sie ist endlos. Gottes Liebe für uns. Wir, die wir Jesus Christus folgen. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass Paulus eben den Ephesern Mut macht, keine Kompromisse einzugehen, was es nun mit dem Glauben anbelangt, ja, also den Glauben an Jesus Christus. Und die Epheser waren umgeben von all so vielen verschiedenen Versuchungen und Verlockungen, ja, irdischer, weltlicher Macht und ihre Hoffnung in Beziehungen zu setzen, in andere Leute, in Geld, in Macht, in Dinge, Idole, ja, Wohlstand und alles andere, außer von Jesus Christus. Und Paulus ermutigt sie, eben zu verstehen, erstmal zurückzukommen zu Jesus Christus, das zu bereuen, zu bekennen und zu bereuen, sich von der Sünde abwenden als reuige Sünder und wieder zu Jesus Christus zu kommen und den Kurs weiterzuhalten. Ja? Und eben dann eben dadurch zu verstehen, wie weit und hoch und tief die Liebe Christus ist für alle Menschen, ja? Und sich nicht abzuwenden von Christus. Und das ist auch unsere Einladung heute, dass wir unsere Hoffnung und unser Wohlbefinden nicht in Dinge, Sachen, Objekte oder auch andere Leute zu setzen, außerhalb ohne Jesus Christus, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, denn dann und nur dann können wir verstehen, wie weit, hoch und tief, also wie endlos Jesus Christus Liebe für uns eigentlich ist. Es geht aber nur in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, die wir uns abgewandt haben von all diesen Dingen. Ja, Sachen, also unsere Hoffnung zu setzen in alles andere, außerhalb von Jesus. Und das ist wichtig zu verstehen, denn die Versuchung ist immer da, zeitlebens, ja, dass wir uns nach Sachen, Dingen oder Leuten ausrichten, ohne Jesus Christus. Die Gefahr besteht immer. Und wir tun gut daran, eben uns Christus zuzuwenden und uns zu helfen, ja, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen und uns abzuwenden von all diesen Dingen. Und natürlich ein wichtiger, wie können wir das tun? Ein Weg ist natürlich im Gebet, immer mit unserem Jesus Christus tagtäglich, ja zu allen Zeiten. Ja, wir können den ganzen Tag lang beten, wenn wir wollen, ja, und uns Christus einfach mit Christus sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig, egal was auf unseren Herzen ist. Ja, das ist das eine und das andere natürlich gleichsam, dass wir uns in der Bibel befinden, tagtäglich in Gottes Wort, in Gottes lebendigem Wort, in der Bibel und auch dadurch dann Mut finden und Gottes ewige Wort in unseren Herzen aufnehmen und wirken lassen. Und so können wir in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen und verstehen, dass eben seine Liebe für uns endlos ist. Ja, darauf kommt es an. Liebe Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus dem Epheserbrief. Wie wichtig ist es zu verstehen, dass deine Liebe für uns als Christen endlos ist und dass du uns hilfst zu allen Zeiten und dass wir gut daran tun, uns dir zuzuwenden und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, tagtäglich neu und uns von allem anderen abwenden, unsere Herzen in allen anderen Sachen nicht zugewandt sind und dass wir unser Vertrauen in dich setzen, unserem Jesus Christus und um nichts und niemand anderem. Wir danken dir, Herr Jesus, für dies